Hello, hello and good morning, my friends who are desperate to learn. Hallo, hallo und guten Morgen, meine Freunde, die unbedingt lernen wollen. Learn to be satisfied in absolutely every circumstance. Lernen, in absolut jeder Situation zufrieden zu sein. Look what he says. Schau, was er sagt. I know what it means to lack. Ich weiß, was es heißt, Mangel zu haben. And I know what it means to experience overwhelming abundance. Und ich weiß, was es heißt, überwältigende Fülle zu erleben. I've met a lot of people in my life. Ich habe in meinem Leben viele Menschen getroffen. I've met people who know how to live in poverty and never got out of poverty. Ich habe Menschen getroffen, die gelernt haben, in Armut zu leben und nie aus der Armut herausgekommen sind. I know people who've learned to live in poverty, got out of poverty, but now they could never again live with lack. Ich kenne Menschen, die gelernt haben, in Armut zu leben, die es geschafft haben, aus der Armut herauszukommen, aber nie wieder mit Mangel leben können. I've sat with very, very, very wealthy people. Ich habe mit sehr, sehr, sehr reichen Menschen zusammengesessen. Who are not willing to share their money with the poor. Die nicht bereit sind, ihr Geld mit den Armen zu teilen. And here's why. Ich sage dir, warum. And people have said that to me. Die Leute haben es mir selbst erzählt. They said, look, I was poor myself once. Sie sagten, ich war selbst einmal arm. I got myself out. Und habe es geschafft. So the poor need to get themselves out of poverty too. Also müssen sich die Armen auch selbst aus ihrer Armut befreien. But they never would even imagine of living with lack again. Aber sie würden sich nicht einmal vorstellen können, wieder mit Mangel zu leben. Now look. Nun schau. God obviously wants us to live in blessing. Gott will offensichtlich, dass wir im Segen leben. That's not even the question here. Darum geht es hier aber gar nicht. But what Paul is talking about is his own life attitude, his lessons that he's learned. Worüber Paulus spricht, ist seine eigene Lebenseinstellung, seine Lektion, die er gelernt hat. In serving Jesus, wenn du Jesus dienst, there will be times where you have to bring every sacrifice and have to live with lack. Wird es Zeiten geben, in denen du jedes Opfer bringen musst und mit Mangel leben musst. You know, I've had to sleep in places that were terrible. Weißt du, ich musste an Orten schlafen, die schrecklich waren. I've had to live in places where we had barely the basics. Ich musste an Orten leben, wo wir kaum das Nötigste hatten. Serving Jesus. Wir dienten Jesus. Once I said, I'm willing to learn to live under any circumstance, my life became so rich. Sobald ich sagte, ich bin bereit zu lernen, unter jeglichen Umständen zu leben, ist mein Leben so reich geworden. So I've slept in some of the very expensive 5-star hotels that people put me in, and I've slept on the cold concrete floor serving Jesus. So habe ich in einigen der sehr teuren 5-Sterne-Hotels geschlafen, in die mich die Leute einquartiert haben, und ich habe auf dem kalten Betonboden geschlafen, während ich Jesus diente. Tell me where I am more satisfied. Sag mir, wo ich zufriedener war. In either of those places. An jedem dieser Orte. Because once you learn that you can be satisfied in every single circumstance, you become truly rich in Christ. Denn wenn du lernst, dass du in jeder einzelnen Situation zufrieden sein kannst, wirst du wirklich reich in Christus. So look, Paul says, I've come to this place in my own heart. Paulus sagt also, ich bin in meinem Herzen an diesem Punkt angelangt. I can live in lack, I can live in abundance. What's the difference? Ich kann mit Mangel leben, ich kann in Überfluss leben. Wo ist der Unterschied? That's why in his heart he was rich and in his heart he was satisfied. Deshalb war er in seinem Herzen reich und war in seinem Herzen zufrieden. You know, there are people who can only live in poverty because of their wrong theology, but they can't enjoy abundance. Weißt du, es gibt Menschen, die aufgrund einer falschen Theologie nur in Armut leben können, aber sie können sich nicht am Überfluss erfreuen. And there are people who can only live in abundance and they cannot live in poverty also because of the wrong theology. Und es gibt Menschen, die nur im Überfluss leben können, aber auch aufgrund der falschen Theologie nicht in Armut leben können. So look what he says. Schau also, was er sagt. He says, for I'm trained in the secret of overcoming all things. Er sagt, denn ich bin geübt, in dem Geheimnis alles zu überwinden. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? He was willing to be trained. Er war bereit, sich schulen zu lassen. You know, the New King James Version says, I can do everything through Christ who strengthens me. In der New King James Version heißt es, ich kann alles tun durch Christus, der mich stärkt. Look, how have we used this verse out of context? Sieh mal, wie wir diesen Vers aus dem Zusammenhang gerissen haben. Over and over and over again. Immer und immer wieder. We've used this in a wrong way. Haben wir ihn falsch verwendet. And I think if the Holy Spirit highlights this to you, of course he can do that. Ich denke, wenn der Heilige Geist dir das hervorhebt, kann er das natürlich tun. So we have to go and we have to pass a test and we don't feel adequate. Wir gehen also zu einer Prüfung und wir fühlen uns der nicht gewachsen. So we quote Philippians 4:13. Also zitieren wir Philipper 4, Vers 13. I can do everything through Christ who strengthens me. I can pass that test. Ich kann alles tun durch Christus, der mich stärkt. Ich schaffe diese Prüfung. Yes, if the Holy Spirit highlights this tool, you can apply it this way. Ja, wenn der Heilige Geist dir das hervorhebt, kannst du es auf diese Weise anwenden. But the Apostle Paul was not talking about any other thing, but only how to live materially. Aber der Apostel Paulus hat nicht über irgendetwas anderes gesprochen, sondern nur darüber, wie man auf materielle Weise lebt. When he said that I can do anything through Christ who strengthens me, this is what he said. Als er sagte, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt, drückte er Folgendes aus. I'm not controlled by material things. Ich werde nicht von materiellen Dingen beherrscht. I can have lots of money on my account or I can have nothing. It's all the same. Ich kann viel Geld auf meinem Konto haben oder ich kann nichts haben. Es ist alles dasselbe. Through Christ I can sleep in a 5-star hotel and through Christ I can sleep on the cold floor. Durch Christus kann ich in einem 5-Sterne-Hotel schlafen und durch Christus kann ich auf dem kalten Boden schlafen. Through Christ I can fly business class. Durch Christus kann ich Business Class fliegen. And through Christ I can be locked into economy between two fat people so I have hardly any room for the next 12 hours. Durch Christus kann ich in die Economy Class zwischen zwei dicken Menschen gequetscht werden, sodass ich für die nächsten 12 Stunden kaum Platz habe. I've learned that through Christ that any material situation cannot control me or bring me more satisfaction. Ich habe gelernt, dass durch Christus keine materielle Situation mich kontrollieren oder mir mehr Zufriedenheit bringen kann. What an amazing way to learn to live life. Was für eine wunderbare Art zu lernen, das Leben zu leben. So incredible. So unglaublich. So look, that's what we need to all learn. Das ist es, was wir alle lernen müssen. I like how he says, I am trained in the secret of overcoming all things. Mir gefällt, wie er sagt, ich bin in dem Geheimnis der Überwindung aller Dinge geübt. And then he says, whether in fullness or in hunger. Und dann sagt er, sei es in Überfluss oder in Hunger. You know, even since before I got married. Weißt du, schon bevor ich geheiratet habe, I had this attitude. Hatte ich diese Einstellung. In serving Jesus, everything that people put before me, I will eat. Wenn ich Jesus diene, werde ich alles essen, was man mir vorsetzt. And when I had people traveling with me, I said, look, whatever they serve you, you will eat. Wenn ich Leute dabei hatte, die mit mir reisten, sagte ich, schau, was sie dir servieren, wirst du auch essen. Jesus said, whatever they put before you, you eat. Jesus sagte, was immer sie euch vorsetzen, das sollt ihr essen. So there are things I like more and things I like less. Es gibt also Dinge, die ich mehr mag und Dinge, die ich weniger mag. But in decades of serving Jesus, aber in den Jahrzehnten, in denen ich Jesus diene, not one time has anybody put on my plate that I refused to eat. Hat mir nicht ein einziges Mal jemand etwas auf den Teller gelegt, das ich nicht essen wollte. I've learned to go hungry for days because I don't have time or opportunities to eat. And I've learned to eat big meals at 2 o'clock in the morning because that's what they wanted me to do. Ich habe gelernt, tagelang zu hungern, weil ich keine Zeit oder Gelegenheit zum Essen hatte. Ich habe gelernt, große Mahlzeiten um 2 Uhr nachts zu essen, weil man das von mir erwartete. Paul says, it's a secret to be trained like this. Paulus sagt, es ist ein Geheimnis, so geübt zu werden. Whether in fullness or in hunger. Sei es in Überfluss oder in Hunger. I've met so many ministers of Christ. Ich habe so viele Diener Christi getroffen. If they get hungry, they get cranky and grumpy and don't want to continue with the meeting. Die, wenn sie hungrig sind, launisch und mürrisch werden und die Versammlung nicht fortsetzen wollen. We must not live like this. So dürfen wir nicht leben. Have to be trained in the secret. Wir müssen in dem Geheimnis geübt werden. That these external circumstances are not deciding our internal satisfaction. Dass diese äußeren Umstände nicht über unsere innere Zufriedenheit entscheiden. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.